Parallelgesellschaften? Der Mensch bevorzugt das Vertraute und pflegt dem Fremden gegenüber Distanz zu zeigen. Das gilt für Sprache, Speisen, Sitten und Gebräuche. Gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es. So ist es nur zu verständlich, dass Einwanderer in einer fremden Umgebung zunächst die Nähe der eigenen Landsleute, das vertraute Umfeld der eigenen Sprache, der eigenen Religion und der eigenen gewohnten Lebensweise suchen. Mit der Zeit verliert sich das dort, wo die Menschen für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen, denn dazu muss man hinaus ins feindliche Leben und Geld verdienen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass man die Landessprache erlernt. Parallelgesellschaften lösen sich umso schneller auf, je mehr eine Einwanderergruppe bereit ist, sich zu integrieren und je erfolgreicher sie wirtschaftlich im Allgemeinen ist. Darum fielen die Juden und im Gegensatz etwa zu den Italienern auch die Deutschen in der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft schon bald nicht mehr auf. Parallelgesellschaften gehen meist mit regionaler Konzentration einher, dies ist aber nicht zwingend der Fall. Sie nehmen dort leicht einen Ghetto-Charakter an, wo die Bevölkerung bei hoher Unterbeschäftigung großenteils von Sozialtransfers lebt. Das gilt für das nördliche Neukölln mit seiner türkischen und arabischen Bevölkerung, genauso wie es früher für das schwarze Harlem in New York galt. Parallelgesellschaften bilden sich zudem umso leichter und existieren umso länger, je größer das Desinteresse der Migranten an der Mehrheitsgesellschaft ist und je mehr man es vorzieht, unter sich zu bleiben. Ein Gradmesser für die Integrationsbereitschaft ist das Heiratsverhalten. Es steuert zudem das Tempo der Auflösung von Parallelgesellschaften bzw. verhindert, dass sie in größerem Umfang entstehen. Hier sieht es schlecht aus, denn nur 3% der jungen Männer und 8% der jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund heiraten einen deutschen Partner. Bei den Russlanddeutschen sind es dagegen 67%. Netzler Kelleck berichtet von einer norddeutschen Kleinstadt. Dort, Zitat, leben etwa 300 Migranten, die alle nur zu 2 Familien gehören. Vor 30 Jahren war ein Kurde mit einem Freund aus Ostanatolien in die Stadt gekommen und hat nach und nach alle Verwandten nachgeholt. Wer mit wem verheiratet ist, wer wessen Kind, Enkel oder Cousin ist, erschließt sich Außenstehende nicht. Zitat Ende. Zum Kindergeburtstag bei einer wohlhabenden türkischen Familie erscheinen auch die Mütter der eingeladenen Kinder. Kein deutsches Kind ist dabei. Die Frauen, zwischen 18 und 35 Jahre alt, sind allesamt Importbräute und verheiratet mit türkischen Männern der zweiten und dritten Generation. Keine der Frauen kennt Deutsche privat. Sie können kaum Deutsch. Eine spricht für alle, wenn sie sagt, wir können doch auch hier leben, ohne mit den anderen etwas zu tun zu haben. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen. Wir haben doch hier alles. Wir brauchen die Deutschen nicht. Und natürlich soll der Sohn später eine Muslimin heiraten. Diese Mentalität herrscht in weiten Kreisen der muslimischen Bevölkerung. Ob man sie für kulturell, religiös oder sonst wie bedingt hält, ist letztlich egal. Denn es ist diese Art des kulturellen Abgeschiedenseins, die die Integration muslimischer Migranten hemmt und ihren wirtschaftlichen Erfolg beeinträchtigt. Ich nenne sie kulturell bedingt. Es ändert aber nichts am Sachverhalt, wenn man dem Phänomen einen anderen Namen gibt. Auch dann nicht, wenn man es mit dem akademischen Schimpfwort kulturalistisch belegt. Parallelgesellschaften entstehen durch das klassische Einwanderungsmuster der Kettenwanderung, die homogene Siedlungsgebiete hervorbringt. Wie stark diese sich verfestigen und welche Auswirkungen sie auf ihr Umfeld haben, hängt von der Fähigkeit und Bereitschaft der Eingewanderten zur Integration ab. Die muslimische Einwanderung kämpft seit dem Anwerbestopp für Gastarbeiter 1973 mit dem Integrationshindernis, dass sie vorwiegend auf die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats zurückzuführen ist. Was heißt, dass bei vielen der seitdem Eingewanderten nicht der eigene wirtschaftliche Erfolg durch Integration und berufliche Leistung im Vordergrund steht, sondern die Absicherung und Alimentierung durch den deutschen Sozialstaat. Ihre Aussichten sind gut, denn die Hilfe kommt jedem Eingewanderten unabhängig von seiner Integrationsbereitschaft und seinem Arbeitswillen zugute. Weitere Hindernisse bestehen in der geringen Neigung, die deutsche Sprache zu erlernen und auch privat zu gebrauchen, in der geringen Bildungsneigung, im Festhalten an den hierarchischen Familienstrukturen, im fortwährenden Familiennachzug, in dem ausschließlich auf die eigene Nationalität bzw. auf Muslime ausgerichteten Heiratsverhalten. Im Unterschied zu Italienern, Spaniern oder Polen geht von den muslimischen Migranten auch kaum einer in sein Heimatland zurück. Dort sind nämlich die Löhne niedriger als hierzulande Arbeitslosengeld II und Kindergeld. Nur von den Qualifizierten kehrt ein Teil dorthin zurück, weil die in Deutschland erworbene Ausbildung auch in der alten Heimat Chancen bietet. Das Ergebnis ist eine negative Auslese innerhalb der muslimischen Parallelgesellschaften. Deutschland finanziert so einen Teil des muslimischen Proletariats, das in den Herkunftsländern keine Chancen sieht, die attraktiver wären als die deutsche Sozialhilfe. Ohne Änderung der sozialstaatlichen Rahmenbedingungen sind die Aussichten gering, dass sich die Parallelgesellschaften der muslimischen Migranten in Deutschland und Westeuropa mit der Zeit quasi automatisch auflösen. Natürlich gelingt es den Parallelgesellschaften nicht, die Heimat vollständig zu simulieren. Die zum großen Teil arbeitslosen männlichen Familienoberhäupter haben zwar zu Hause das Sagen, aber nach außen können sie gegenüber ihren Söhnen nicht mit dem Prestige des Ernährers aufwarten. Umso eifriger vermitteln sie dem männlichen Nachwuchs übersteigerte Vorstellungen von einer tapferen, um der Ehre willen jederzeit gewaltbereiten Männlichkeit. Diese Rolle nehmen die jungen Männer umso eher an, je mehr ihre Erfolge im Schulsystem zu wünschen übrig lassen. Und ihre Leistungen sind noch schlechter als die der muslimischen Mädchen. Zum Schulfrust gesellt sich sexuelle Frustration und beides trägt zum Aggressionsstau der jungen Männer bei, die in einer libertären, mit Sex und Porno allenthalben angereicherten Gesellschaft leben. Die muslimischen Mädchen sind aber aus religiösen Gründen vor der Heirat sexuell nicht verfügbar. Ja, selbst harmlose vorsexuelle Annäherungen sind vielfach nicht möglich. Und die besseren deutschen Mädchen lassen sich nicht auf jemanden ein, den sie im Bildungssystem als Loser wahrnehmen. Falsche Rollenvorbilder, mangelhafte Bildungserfolge und sexuelle Frustration können zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft führen, die vornehmlich in Jugendgangs ausgelebt wird, der eigentlichen Heimat vieler junger muslimischer Migranten. Dort finden sie die Anerkennung, die sie suchen, wenn auch für das Falsche, nämlich Gesetzesbrüche, Diebstähle, Schlägereien.